Ich bin die Nacht. Ich bin die Rache. Wenn du in den dunklen Gassen dieser Stadt dein Unwesen treibst, beobachte ich dich dabei. Ich sehe dich, wenn du schläfst. Ich sehe dich, wenn du wach bist. Ich sehe, ob du lieb bist oder böse. Also sei des guten Willen lieb. Pass besser auf. Schrei nicht herum. Verhalte dich ruhig. Ich sag dir warum. Der Weihnachtsmann kommt heute. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Mein Name ist Steffen und ich bin hier der Nerd. Und wie ihr vielleicht hört, klingt es gerade ein bisschen anders als gewohnt, nämlich ich habe ein neues Mikrofon. Das ist, glaube ich, nach all den Jahren auch mal nötig. Das heißt, eventuell klingen die Podcasts jetzt besser. In jedem Fall klingt es ein bisschen anders und der Vorteil ist, es ist ein Headset. Das heißt, ich muss mir währenddessen nicht mehr das Mikrofon vor den Mund halten. Das heißt, die Zeiten mit diesen unterschiedlich lauten Sequenzen und den übersteuerten Sequenzen und dass ich Dinge andauernd nachregeln muss, während ich die Sendung schneide, das ist Gott sei Dank endgültig vorbei. Genau, ich mache heute so ein bisschen meine kleine Top 5 des Jahres 2016. Bevor ich allerdings in meine Top 5 einsteige, habe ich noch ein kleines Announcement zu machen. Nämlich läuft derzeit schon seit fast 3 Wochen der Jahresendfestkalender der Geschichtenkapsel. Ich konnte da jetzt bisher noch keine Werbung für machen, weil ich noch keinen Trailer hatte. Aber hier kommt mal der Trailer. Der Jahresendfestkalender. Die Wintersonne scheint auf die blank geputzte Arbeitsfläche in der Küche. Vom Fenster auf dem kahlen Ast des einzigen Baumes im Vorgarten sitzt, wie betäubt, ein graues Eichhörnchen. Hey, hier ist noch eins drin. Wenn das die Einwohner in Cheffourbourg wüssten, mon Dieu. Das ist totaler Blödsinn, was die da auf der Bühne treiben. Das war alles ganz anders. Und überhaupt, die klauen meine Texte und zahlen nicht mal Tantiemen. Und ständig diese Lügerei. Chantal, Jacqueline, was war denn mit den Batterien für deinen Schnappohund, die du aus dem GPS von Papa genommen hast? Oder im Sommer, im Schwimmbad, du denkst, es hat keiner gemerkt. Aber wieso wurde das Wasser denn plötzlich so warm? Und da könnte die Geschichte auch schon zu Ende sein. Genau. Die Geschichtenkapsel ist ja ein Projekt, für das ich jetzt schon irgendwie seit Anfang des Jahres irgendwie schreibe, mich daran beteilige, da auch schon einige Sachen veröffentlicht worden sind, die von mir geschrieben worden sind. Und der Jahresendfestkalender ist eine Sache, die lief auch im Jahre 2013 schon mal. Da hat Lars Engelmann die Geschichte alleine organisiert, in seinem eigenen Erzähl-Podcast. Und die hieß damals Geschichtendose und auch an der Aktion habe ich damals schon teilgenommen. Und das war irgendwie eine ganz coole Aktion und jetzt hat Lars Engelmann eben in Zusammenarbeit mit der ganzen Geschichtenkapsel dieses Projekt nochmal gestartet. Ich habe 2 Geschichten geschrieben, die, glaube ich, schon beide gelaufen sind, wenn dieser Podcast erscheint. Auf jeden Fall habe ich die Geschichte geschrieben, das letzte von vielen und das Schwert und das Tintenfass. Ich weiß nicht, ob das Schwert und das Tintenfass zu diesem Zeitpunkt schon erschienen ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber das letzte von vielen ist, ich glaube, um Nikolaus herum erschienen, ich glaube, einen Tag nach Nikolaus. Gelegentlich kann man mich nochmal hören, wenn ich Ansagen mache, aber das tut der ganzen Aktion ja keinen Abbruch. Ihr sollt das ja nicht hören, weil ich dabei bin, sondern weil das wirklich 31 Geschichten sind, die wirklich sehr hörenswert sind. Nämlich ist es kein Adventskalender, also nicht irgendwie 1 bis 24, sondern es ist ein Jahresendfestkalender, der eben 31 Tage hat. Und das Ganze auch so ein bisschen von so einem religiösen glaubensspirituellen Gedöns auch so ein bisschen zu lösen und dementsprechend das ganze Jahresende so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das war in einer Organisation und auch so in einer Koordination ein ziemliches Durcheinander. Ich konnte das ja live bemerken, aber es lohnt sich halt wirklich. Da sind einfach viele coole Leute dabei, die das geschrieben haben aus vielen verschiedenen Projekten. Also das ist eben nicht so ein rein internes Geschichtenkapsel-Ding, sondern es ist sehr viel mehr und Man kann sich das Ganze abonnieren, ich glaube, über den normalen Geschichtenkapsel-Feed. Da kann man, also auf der Geschichtenkapsel-Seite, kann man das im Zweifelsfall auch nochmal einzeln bekommen. Ich weiß gerade nicht, ob es eine FIT-Playliste gibt. Es kann sein, dass die Geschichtenkapsel nochmal in der FIT-Playlist gesammelt ist. Würde ich jetzt die lustige Computerstimme Nerdy mal nachreichen lassen. Ja, Link zur FIT-Playliste und allen Jahresendfest-Geschichten findet ihr in den Shownotes, ihr Nasen. Das soll es zu dem Thema auch gewesen sein. Also hört doch mal rein, geschichtenkapsel.de für weitere Informationen und zum Abonnieren und hast du nicht gesehen. Dann will ich nämlich jetzt auch ohne weitere Umschweife, Vorschweife, Rückschweife, da ist das nochmal, keine Ahnung, anfangen mit meinem mit meiner Top 5. War ein bisschen schwierig, da was zusammenzustellen, weil ich meinen Einzelheftkonsum stark zurückgefahren habe. Warum das so ist, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf später. Vielleicht, weil mich die Superheldenverlage auch so ein bisschen verprellt haben in der Vergangenheit und ich da einfach sehr viel vorsichtiger geworden bin. Das war schwierig für mich, eben da Serien zusammenzufassen, die für mich dann auch diese Top 5 gekommen sind. Ich glaube, im letzten Jahr wäre es für mich kein Problem gewesen, eine Top 10 zu machen. Ich hatte dieses Mal tatsächlich Probleme, eine Top 5 zusammenzustellen und auch wirklich dann abzuwägen, in was für einer Reihenfolge sind die Sachen. Ich möchte auch darauf hinweisen, das ist meine Top 5. Das sind die Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe und eben auch die das Kriterium ist eben, dass die Comics in diesem Jahr auch erschienen sein müssen. Tut mir also auch leid, wenn jetzt jemand, der hier so Comics erwartet wie White Indian oder auch sowas wie Crisis aus den 80ern, das kann ich hier nicht berücksichtigen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid, wenn ich hier bestimmte Hörer jetzt verliere, weil sie ihre Erwartungen nicht erfüllt bekommen, aber kann gut sein, dass die Sachen dieses Jahr auch nachgedruckt worden sind und ich glaube, beides ist dieses Jahr nachgedruckt worden, aber auf diese Wünsche kann ich nicht eingehen. Also Kriterium ist wirklich Sachen, die im Jahre 2016 erschienen sind, entweder Serien oder Einzelhefte. Ich habe tatsächlich nur Serien hier drin, aktuelle Serien. Es ist sehr bunt gemischt, also es sind Superhelden-Comics dabei. Ich glaube, es sind tatsächlich nur klassische Superhelden-Comics, aber eben aus verschiedenen Genres und aus verschiedenen Ländern. Also es ist nicht nur Superman und Batman und all das. Im Gegenteil, es ist sehr bunt gemischt. Aber es sind Superhelden-Comics, weil ich bin halt ein Fan von Superhelden-Comics. Was nicht heißen soll, dass alles andere furchtbar ist, im Gegenteil. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das in eine Reihenfolge zu bringen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Das ist nicht Platz 1, Platz 4, Platz 5. Ich habe es so ein bisschen einfach nur um mir aufgeschrieben. Ich könnte auch alphabetisch durchgehen. Macht eigentlich keinen Unterschied. Also es ist keine Wertung da drin. Das sind einfach nur die 5 Serien, die mir dieses Jahr am allermeisten Spaß gemacht haben. Und wenn ich damit durch bin, gehe ich nochmal so 2, 3 Dinge durch, die mir dieses Jahr aufgefallen sind, die für mich dieses Jahr positiv sind. Ihr werdet feststellen, dass auf dieser Liste, dieser Top-5-Liste, keine Marvel-Comics drin vorkommen. Und das liegt eben darin, weil ich erstens so gut wie keine Marvel-Comics gelesen habe. Und das, was ich an Marvel-Comics gelesen habe, hat mich jetzt auch nicht so bombenmäßig überzeugt. Also das ist so das war einfach die Übersättigung nach Secret Wars, wo ich wirklich sehr viel gelesen habe und gesagt habe, boah, nee, nicht schon wieder ein Event. Und Secret Wars war noch gar nicht richtig zu Ende. Dann kam schon der nächste Event. Und dementsprechend bin ich einfach Marvel müde gewesen, habe noch Howard the Duck gelesen, lese aktuell Great Lakes Avengers, was mir auch sehr gut gefällt. Aber das ist eben kein Top-5-Titel. Also Great Lakes Avengers ist auch gerade erst angefangen. Da ist noch gar nicht genug Substanz da, um zu sagen, hey, das ist ein Top-5-Titel meines Jahres 2016. Deswegen tauchen hier in dieser Liste keine Marvel-Comics auf. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, es ist mein persönlicher Geschmack. Wenn ihr euch jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, boah, wie kann er dieses Comic nicht gut finden? Kann gut sein, dass ich es gelesen habe, aber dann habe ich es eben nicht für gut befunden. Wenn ihr eure Top 5 vorstellen möchtet, könnt ihr das gerne machen in den Kommentaren dieser Sendung. Die findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Dort könnt ihr Kommentare schreiben oder ihr schickt mir einen kurzen Tweet. Das ist @nerdnerdnerd_de oder für den Podcast @nnn_podcast. Dort findet ihr dann eben auch die Möglichkeit, mich zu erreichen und dann würde ich gegebenenfalls das nochmal vorlesen oder vielleicht auch nicht, wenn nichts kommt. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne eure Top 5 dann eben präsentieren. Ich fange an mit dem ersten Comic. Musik. Mein erster Comic ist gar nicht ein einzelnes Comic, sondern stellvertretend für das, was mir da in dem Universum aufgefallen ist, einfach nur DC Universe Rebirth. Da sind sicherlich auch Dinge dabei gewesen, die mir nicht gefallen haben, und ich habe auch längst nicht alles gelesen. Ich habe mich da auch auf eine Handvoll Hefte eben beschränkt, und es war mir gar nicht so wirklich möglich, jetzt hundertprozentig zu sagen, boah, die Serie gefällt mir besser als die eine. Also ich habe natürlich meine Favoriten, aber ich möchte einfach erwähnen, dass DC in diesem Jahr zusammen mit diesem Rebirth-Event, auch nicht wirklich ein Event, es ist ja auch nicht wirklich ein Reboot, es ist nicht wirklich ein Relaunch, es ist so ein bisschen so irgendwas zwischen. Aber die haben es einfach geschafft, ja, wie soll ich das sagen, wieder auf die Spur zu kommen. Also die haben es wirklich hingekriegt, so ein bisschen den Stock aus dem Arsch zu nehmen und sich wieder auf das zu besinnen, was DC groß gemacht hat. Make DC great again. Und das haben sie wirklich geschafft. Und es war wirklich so ein, also nach, na, ich glaube, 4 oder 5 Jahren New 52 war es wirklich so ein Durchatmen. Die haben es wieder hingekriegt. Also das ist so dieses Superman ist wieder lesbar für mich. Es ist nicht dieser, boah, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll, dieser furchtbare New 52 Superman, sondern es ist der 90er-Jahre-Superman, den man eben jetzt in die aktuelle Kontinuität geholt hat. Mit all dem, was diese Figur eben auch ausmacht. Natürlich auch so ein Nostalgiefaktor da drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Rückbesinnung auf die alten Werte, auf die Figuren und auf die Erzählweisen, auf Autorinnen und Zeichnende, die einfach ein Stück weit auch DC ausmachen. Und es ist nicht immer nur Geoff Johns und Gary Frank oder hast du nicht gesehen, sondern es sind halt einfach auch teilweise Leute an den Comics drin, die rein schon mal maßgeblich gesteuert haben. Also eben Greg Rucka bei Wonder Woman, Dan Jurgens in den Superman-Heften, Peter J. Tomasi und Patrick Gleason eben auf einem Superman-Heft, was also wirklich großartig ist. Also das ist ein Dreamteam. Ne? Die beiden haben eine Zeit lang Batman und Robin gemacht und oder ich glaube ziemlich lange Batman und Robin gemacht und haben es geschafft, dass selbst ich diese Serie gemocht habe. Und die beiden schreiben eben jetzt Superman, Wonder Woman habe ich gerade erwähnt, ist auch sehr, sehr lesenswert. Die aktuellen Justice League-Hefte, also eben normal Justice League, ist vermutlich eine der besten Justice League-Serien überhaupt. Also das ist eben nicht mehr Geoff Johns, sondern wer schreibt Justice League? Es ist Brian Hitch. Tony Daniel schreibt, glaube ich, Justice League. Wer es zeichnet, weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist, also du bekommst da einfach keinen Moment zum Luftholen. Das ist episch, das ist groß, das ist wild, es passiert was in den Heften und es ist nicht nur so bla bla bla bla bla. Also es ist schon noch eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat. Ob dieses Watchmen-Ding, ob sich das irgendwann zu was Gutem entwickelt, weiß ich nicht. Ich bin da sehr skeptisch, aber es ist eine Idee, das Ganze eben in eine neue Richtung zu bringen. Also auch Figuren zu verwenden, die man einfach in den letzten 30 Jahren nur noch finanziell ausgeschlachtet hat, aber nichts Neues mit denen erzählt hat. Ne? Es ist ganz egal, was Alan Moore dazu sagt. Ich habe auch noch nichts dazu gelesen, ob Alan Moore irgendwas zu Rebirth gesagt hat. Müsste man mal aktiv nachsuchen. Vielleicht wisst ihr was, keine Ahnung. Aber das ist eine Sache, die mich dieses Jahr wirklich begeistert hat und freut euch da drauf. Ich glaube, Rebirth geht jetzt demnächst auch auf Deutsch los, jetzt im nächsten Jahr irgendwann, ich glaube im Februar oder sowas. Da gibt's, ich glaube, für einen 5er oder für 6 Euro, ich weiß es gar nicht, eben auch dieses dicke Rebirth Special. Die deutschen Hefte sind da in dem Fall ein bisschen teurer, weil die eben nicht diese Preisinitiative fahren können, dieses $2.99-Dings. Das kriegen die hier in Deutschland nicht hin. Das ist ja auch von DC aus ein Anreiz, mehr Hefte kaufen zu können. Aber das ist eben für mich eine der Sachen gewesen dieses Jahr, die mich wirklich begeistert haben. Für mich war es immer schade, dass also alle Comic-Blogs so um mich herum sich immer sehr auf Marvel konzentriert haben, einfach weil die Marvel-Filme momentan sehr gut funktionieren im Kino und sich dann eben auch auf die Marvel-Comics gestürzt wurde. Und es hat mir immer so ein bisschen in der Seele wehgetan, dass DC nicht beachtet worden ist. Aber ich konnte auf der gleichen Art ja auch verstehen, weil bis auf den Darkseid World, über den ich gleich nochmal rede, war bei DC einfach nicht so viel los, was ich wirklich selber auch hätte empfehlen können. Aber es hat mir einfach wehgetan, weil es einfach mein Superhelden-Comic-Universum ist. Aber ich hoffe, dass das besser wird, sobald Rebirth eben startet und ob dann auch die Comic-Blocks sich wieder ein bisschen mehr auf DC stürzen werden. Ich bin gespannt. Also ich habe immer so ein bisschen noch so eine Fahne hochgehalten hier, obwohl ich ja auch mal eine Zeit hatte, wo ich fast so gut wie gar nichts über DC besprochen habe und auch gesagt habe, nee, man kann das momentan mit der Kneifzange nicht anfassen. So eine Phase gab es, ich glaube, im Herbst, Winter 2015, wo ich wirklich gesagt habe, geht mir weg mit dem Scheiß. Also wo ich wirklich die Schnauze voll hatte Und die Phase ist vorbei. Also da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Das ist hier definitiv ein Ding der Vergangenheit. Dann kommt jetzt hier das nächste Comic. Genau, was das nächste ist eine, ja, ich will nicht sagen eine deutsche Sache, aber eine deutschsprachige Geschichte, nämlich Austrian Superheroes. Ein Comic aus Österreich, ein Superhelden-Comic aus Österreich. Und ja, es gibt öfter mal so Parodien, also Captain Berlin ist da ja immer gut zu nennen, Parodien auf Comics und das Ganze ein bisschen noch trashig zu halten. Und das ist Austrian Superheroes nicht. Austrian Superheroes ist ein eigenes kleines Universum mit eigenen Figuren, die auch innerhalb dieses europäischen, österreichischen Universums total gut funktionieren. Also das sind eben keine amerikanisierten Figuren, die teilen sich zwar den Stil mit den Superhelden, also eben Captain Austria ist eben Superman, Captain America, irgendwas dazwischen. Es ist eben nicht so, dass man versucht hat, das, was Captain Berlin eben zum Teil macht, einfach nur den deutschen Superman zu machen oder den Berliner Superman zu machen, sondern es sind eben Figuren mit sehr viel Lokalkolorit. Also eben das, was Österreich ausmacht, also dann eben eine Figur zu haben wie Lady Heumarkt, ne, die eigentlich eine Ringkämpferin ist, wie sie damals im österreichischen Jahrmarktsgewerbe wohl relativ typisch gewesen ist. Oder eben auch das Donauweibchen, was im Grunde genommen sowas wie Aquawoman aus der Donau ist, ne? Aber dann eben ein schönes blaues Donau, aber dann eben was Österreichisches, der Bürokrat, der auch so ein zusammengemergelter Typ mit Psychokräften und technischem Verständnis ist. Ne? Also das sind schon auch Abziehbilder und Klischees, die da parodiert werden, aber es ist eben nichts Amerikanisiertes, was da eben parodiert wird. Und die Geschichten spielen in Österreich, in Wien, in Graz, war, glaube ich, zum Teil die letzte Geschichte. Und es ist ihm jetzt nicht eine Bedrohung auf weltweiter Ebene, die diese Superhelden dann retten, bekämpfen müssen, sondern es ist eben was Lokales, was Regionales, was Österreichisches. Die Sachen sind super gut gezeichnet für ein Indie-Comic, weil das ist ja ein Indie-Comic. Es ist kein großer Verlag dahinter, das ist, glaube ich, wirklich self-published. Ich glaube, der Verlag oder ja, dieser Vertrieb nennt sich, glaube ich, Ash Comics und das war's, glaube ich. Da gibt's jetzt 4 Hefte von. Jetzt diesen Monat im Dezember kommt bei CrossCult auch der Sammelband raus. Also wenn ihr es bisher verpasst haben solltet und lieber auch Sammelbände lest, dann könnt ihr auch den Sammelband kriegen, der vermutlich auch nochmal ein bisschen überarbeitet ist. Ich finde den Humor großartig. Ich mag die Figuren. Es ist ein bisschen verschroben. Es ist ein bisschen, ja, ach, es ist so ein bisschen alltäglich. Es sind greifbarere Figuren als diese Figuren, die aus Amerika kommen und auch in einer Kultur leben, die wir uns irgendwie mal angeeignet haben über die Popkultur, aber die einfach nicht unsere Kultur ist. Witzigerweise fühlt sich Amerika ja viel näher an als, weiß ich nicht, als Osteuropa oder der Nahe Osten, obwohl diese Kultur genauso weit, also auch geografisch viel weiter von uns weg ist. Trotzdem fühlt sich die amerikanische Kultur viel näher an. Obwohl das gar nicht stimmt. Es ist so viel Unterschied zwischen der deutschen, also der deutschsprachigen, auch der österreichischen Kultur und der amerikanischen, weswegen sich das vermutlich gerade auch so angleicht. Da war es einfach schön, Dinge zu finden, die man so aus dem Alltag kennt, auch einfach dann auch, ja, auch irgendwie so eine Architektur in den Straßen eben auch wiederzusehen, die eben mitteleuropäische Wurzeln haben. Oder um eben noch spezieller zu sein, eben österreichische Dinge haben. Es ist kein deutsches Comic, sondern es ist wirklich ein österreichisches Ding und das merkt man. Ich bin sowieso relativ, kann man austrophil sagen, ich weiß es nicht, weil ich ja auch für ein österreichisches Fanzine schreibe, schon seit, ich weiß nicht, fast 10 Jahren und habe dadurch dann sowieso nochmal eine ganz andere Verbindung auch zu Österreich. Und mich hat es wirklich total gefreut, dieses Comic ist lange unter meinem Radar durchgelaufen. Ich habe es dann irgendwann bei Facebook abonniert und habe dann immer so die Artworks gesehen und dachte, machen die das wirklich? Und konnte das gar nicht fassen. Und dann war es irgendwann da und ich dachte, what the fuck, sieht so gut aus. Die Zeichnungen sind klasse. Es ist spannend. Die Figuren sind total schräg. Und ne, es gibt den, heißt, ich glaube, der heißt Uhrwerkmann. Das ist halt ein Roboter, mehr oder weniger. Das sind schon so Anleihen an amerikanische Superhelden und es sind auch Konzepte verarbeitet aus amerikanischen Superhelden-Comics. Aber es ist eben was Eigenes. Es ist nicht, wir versuchen jetzt was zu kopieren, sondern man versucht das eben oder schafft das auch mit dem originalen, ja, österreichischen Flair, mit dem Schmäh, auch mit dem Wiener Schmäh dann eben auch zu transportieren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Erinnert von den Dialogen, gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht, oft auch so ein bisschen an Keith Giffens Justice League. Hat mich da also auch ein bisschen erinnert. Wie gesagt, es erinnert an amerikanische Comics und es ist eben das gleiche Medium. Natürlich bedient man sich da bekannten Motiven, aber es ist unter der Haube viel, viel mehr und gefällt mir deswegen so gut. Jo, und weiter geht's hier mit. Genau. Eine weitere Serie dieses Jahr, die ist im Januar das erste Mal erschienen und ich glaube auch bis in den September durchgelaufen. Legend of Wonder Woman, auch bei DC, war eine Digital First Serie, das heißt, sie ist zuerst bei Comixology und in den digitalen Vertriebswegen rausgekommen und hinterher dann in Einzelheften gesammelt worden. Läuft auch digital, glaube ich, schon seit Ende 2015 und ist da auch relativ zügig beendet worden. War auch also um einige Zeit früher fertig als die Print-Serie. Aber ich habe halt nur die Print-Serie gelesen und dementsprechend kann ich auch nur die wirklich bewerten. Wir haben da in einer der letzten Nerd-Nerd-Sendungen sehr ausführlich drüber gesprochen, deswegen möchte ich jetzt hier gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Aber für mich war es einfach die bessere Wonder Woman-Serie, vor allem als Wonder Woman Rebirth noch nicht erschienen ist. Und diese Serie hat auf mich einfach einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und ich mag diese Serie sehr. Genau. Und ja, wie gesagt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ihr könnt euch dazu dann einfach auch die letzte Nerd-Nerd-Nerd-Sendung, das ist glaube ich die 44 anhören, in der ich ja mit Lara in Berlin sitze und da reden wir sehr ausführlich über Wonder Woman, deswegen wäre hier jedes weitere Wort zu viel, aber das möchte ich eben hier nochmal festhalten, das ist wirklich eines der Comics für mich 2015. 2016, du Opfer. Y'all ready to sing Jingle Bells? Yeah, man, let's do it. All right, let's do it. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Und dann geht's schon weiter mit dem nächsten Comic. Ich hatte ja gesagt, dass das hier heute sehr divers werden wird. Und diese Diversität zeigt sich eben auch in einem Comic namens Darkwing Duck. Darkwing Duck ist eine Figur aus den frühen 90er Jahren. War mal geplant irgendwie oder sah zumindest so aus wie ein Spin-off von DuckTales, weil auch ein, zwei, drei Figuren aus DuckTales in der Serie aufgetreten sind. Und ist dann relativ schnell auch zu einem ziemlichen Phänomen geworden, als eine der wenigen Serien eben über diese 60-Folgen-Marke hinausgekommen. Und es gab, glaube ich, 90, fast 100 Folgen jedenfalls, was für Disney-Serien, Disney-Afternoon-Serien relativ ungewöhnlich ist in dem Ausmaße. Und Darkwing Duck war, als ich klein war, eine meiner liebsten Serien, weil sie Superhelden halt eben hatte, Superhelden-Elemente, also auch Schurken aus klassischen Pulp- Geschichten, aber dann eben auch so moderne Villains hatte, dann auch so diesen gespiegelten Counterpart mit Fieso Duck oder Nagger Duck, wie er ja im Original heißt. Darkwing Duck war einfach für mich im Kindesalter die Serie, allein schon wegen diesem Superhelden-Aspekt. Daneben waren das halt witzige Enden, das heißt, meine Disney-Affinität ist da auch komplett befriedigt worden und die Serie ist einfach auch schweinewitzig oder entenwitzig, keine Ahnung. Und also hat auch diesen Cartoon-Slapstick-Humor, diese Brutalität da drin, also Cartoon-Violence, die man als Kind natürlich auch super gerne mag. Und dementsprechend war das für mich einfach so die Serie. Und ich habe dann auch irgendwann erfahren, dass es dazu Comics geben würde. Und irgendwann um 2010 hat dann ja Boom, glaube ich, die Disney-Lizenz akquirieren können und hat dann sehr viele neue Comics gemacht, die also ganz neu von der Pike auf geschrieben und gezeichnet worden sind, zusammen mit Ted Stones, dem Erfinder von Darkwing Duck, und dann eben auch einem neuen Kreativteam namens, muss ich jetzt mal eben dazu sagen, Sparrow, Silvani, Little und Hopkins. Die haben eben 2010 mit, ich glaube, in 18 Heften oder sowas Darkwing Duck reaktiviert, und die Serie ist sehr gut angekommen. Gab dann auch ein Crossover mit den damals aktuellen DuckTales Comics, und das Ganze ist jetzt mittlerweile in diesem Jahr auch auf Deutsch komplett erschienen innerhalb des LTB Premiums. Fast zeitgleich, ein bisschen früher, ich glaube, die Serie läuft jetzt seit einem halben Jahr schon. Seit dem Sommer gibt es eben neue Darkwing Duck Comics im Verlag Joe Books. Joe Books hat aktuell die Disney-Lizenz, also abseits der Dinge, die IDW macht. IDW macht ja so ein bisschen Reprints von alten italienischen Geschichten. Und ich glaube, die bringen jetzt auch gerade bei IDW zum allerersten Mal die 90er-Jahre Phantomias-Geschichten raus, die hier auch im lustigen Taschenbuch Premium gelaufen sind. Und Joe Books bringt eben seit dem Sommer auch neue Darkwing Duck Comics raus, und die sind großartig. Und ich finde es einfach großartig für mich auch, die wirklich Monat für Monat miterleben zu können. Und die sind derartig Meta, also noch stärker, noch viel Meta-iger, als es das die Serie davor gewesen ist. Die aktuelle Ausgabe ist Ausgabe 6, die habe ich hier noch liegen. Da kämpft Darkwing Duck auf einer Comic-Convention gegen abstruse Abstrakter. Im Original heißt sie, glaube ich, Splatter Phoenix. Und ich glaube, die heißt deswegen Splatter Phoenix, weil Phoenix eine Tinte ist oder irgendwie sowas. Total überdreht und witzig. Alle 6 Hefte von Darkwing Duck bisher waren genau das. Und zusammen eben mit dem zweiten LTB Premium von Darkwing Duck, was auch jetzt vor 2 Monaten oder so, im Oktober, glaube ich, erst erschienen ist, genau. Also für mich war es dieses Jahr einfach Darkwing Duck-Jahr. Das ist, man kann das kaum beschreiben. Es ist nicht nur einfach eine Reise in meine Kindheit zurück, sondern es ist oft auch so ein kleiner Fuckfinger in Richtung der Comic-Industrie, mit der die Macher hier natürlich auch ein bisschen abrechnen, besonders in diesem Heft, aber auch grundsätzlich. Also es ist, bleibt weiterhin eine Parodie, und da, wo sich Darkwing Duck, die Serie, immer auch so ein bisschen am Cartoon, am Zeichentrickfilm der Zeit abgearbeitet hat, arbeiten sich die Darkwing Duck Comics eben auch an den Superhelden-Comics ab, und das bemerkt man in diesem Heft 6 ganz besonders. Ist ein Einzelheft, kann man einfach so lesen, muss man vorher nichts gelesen haben. Ich würde euch aber raten, einfach auf den ersten Sammelband von Joe Books zu warten, der müsste jetzt auch demnächst mal erscheinen. Da darf man meiner Meinung nach gerne zugreifen. Ich hatte, glaube ich, auch die erste Ausgabe und die zweite Ausgabe hier auch schon mal besprochen und auch schon mal empfohlen, und das gilt eben auch für mich als eines der Comics in diesem Jahr. Definitiv mitnehmen, hat mir richtig gut gefallen. Und dann komme ich jetzt auch schon zu meinem letzten Comic in dieser Ausgabe. Meine letzte Comic-Reihe in diesem Jahr, die ich auch schon mehrfach hier angesprochen habe in der Sendung mit dem Nerd, sind die aktuellen Power Rangers Comics. Das ist, auf den ersten Blick denkt man, oh nee, irgendwelche Jugendlichen, die in bunten Kostümen die Gegend hüpfen und weiß ich auch nicht, irgendwie was mit diesen großen Robotern, und das ist auch nur zum Spielzeugverkauf da und bla bla bla bla. Stimmt alles. Aber was ihr über die Power Rangers wisst, schmeißt ihr hier bitte komplett über den Haufen. Das hat nichts mehr damit zu tun. Das ist ein waschechtes, ernstzunehmendes Superhelden-Comic geworden mit einer neuen Reihe. Kyle Higgins schreibt, ich glaube, wechselnde Zeichner. Das ist nicht mehr dieses Goofy aus dem Japanischen übertragene ins Amerikanische verwandelte, lustige kleine Ding für Kinder. Die Serie läuft ja aktuell, ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch in Deutschland läuft. Gerade läuft, glaube ich, irgendwie Super Dino Charge oder sowas. Es hat sich sehr weit davon entfernt in den Comics. Es sind Charaktere dabei, die man nachvollziehen kann. Die Action geht halt weg von diesem, wir kämpfen auf der Straße gegen lustig, bunte, obskure japanische Monster, die dann irgendwann groß werden und die wir dann mit unserem Roboter verprügeln müssen, zu, dass da wirklich Schurken sind, dass das Rita Repulsa endlich mal eine nachvollziehbare, ernstzunehmende Gegnerin ist, dass den Leuten da wirklich mal was passiert, dass die wirklich Charakterentwicklung haben, was in der Power Rangers TV-Serie, gerade in Mighty Morphin Power Rangers, zu kurz gekommen ist, weil man da gar nicht so großartige Story-Arcs erzählen konnte, aber dadurch, wie die Serie produziert gewesen ist. Und das geht hier eben sehr wohl. Es hat sehr viele Anleihen von Kaiju-Filmen, von diesen Godzilla-Sachen, weil auch ganz stark mit diesem Genre da auch gearbeitet wird. Da wird sich viel stärker drauf konzentriert als in der TV-Serie selber, wo es ja immer erst gegen die Monster ging und dann wurde das irgendwann groß und dann brauchten sie erst ihren Roboter. Das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Es ist viel ernster, es ist viel düsterer, es ist erwachsener geworden. Power Rangers ist, also zumindest ist diese Mighty Morphin Power Rangers Serie, ist erwachsener geworden. Es ist nicht nur dieser Nostalgiefaktor, sondern es ist wirklich ein ernstzunehmendes und ein aufregendes Comic geworden. Und es hat natürlich all die Tropes, die die Power Rangers im Endeffekt auch noch hatten. Es ist cheesy, es ist unrealistisch und hast du nicht gesehen. Aber es ist ein fucking Superhelden-Comic. Also, warum sich irgendwie beschweren? Also, ein Superman-Comic ist im Endeffekt genauso unlogisch wie die Power Rangers. Also, dementsprechend, nur weil es irgendwie was gewesen ist, was mal goofy gewesen ist und cheesy und campy und bunt und abgedreht und albern, das muss für die Comics nicht mehr gelten. Ich habe von Power Rangers Pink, also der Solo-Serie des Pinken Rangers, leider nur die erste Ausgabe gelesen, weil ich da wirklich auf den Sammelband warten möchte. Ich möchte da einfach keine Einzelhefte haben. Aber das ist so ein Ding, das ist eh eine abgeschlossene Handlung. Da lohnt sich das auch wirklich in Sammelbänden zu lesen, sowas. Ich habe nur das erste Heft gelesen und ich fand es wirklich großartig. Also das ist eine starke Superheldin mit einer eigenen kleinen Mission, die nur von ihr selber abhängt. Also dann eben auch Kimberly zu haben, den pinken Power Ranger, die pinke Power Rangerin, die sich da eben auch als starke Superheldin zeigen darf. Das war sehr erfrischend, sehr neu und ist, glaube ich, geschrieben worden von, jetzt werde ich nichts Falsches sagen, Brandon Fletcher und gezeichnet von Kelly Thompson. Ich meine, dass die das gewesen wären. Und Kelly Thompson hat, glaube ich, Gott, wie hießen die denn nochmal? Diese mit den, die Gosh, diese, die Mädchen mit den Gitarren, ich weiß es nicht mehr, die eben Outrageous, ich habe keine Ahnung, ich komme nicht drauf, ich lasse es gleich die lustige kleine Computerstimme sagen. Das sind also Leute, die auch wissen, wie man weibliche Helden eben dann auch schreibt und zeichnet. Also Brandon Fletcher hat ja, glaube ich, eine Zeit lang Batgirl gemacht, genau. Und Kelly Thompson, wie gesagt, Jem war es. Bei IDW, glaube ich, genau. Und die kennen sich da eben auch aus. Man hat das Gefühl, man hat einfach die richtigen Leute an diese Serie gelassen. Das macht sich dann eben auch bemerkbar. Das Annual habe ich hier besprochen, absolut lesenswert. Kann man auch einfach so lesen, ohne die Story komplett zu kennen. Ich würde aber wirklich empfehlen, sich zumindest mal den ersten Sammelband von den Power Rangers zu holen. Der müsste mittlerweile erschienen sein, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wenn das nicht ist, warte drauf. Ist vielleicht, weil ich es hier auch als letztes erwähne, vielleicht auch so ein bisschen mein Comic des Jahres, einfach weil es so eine Überraschung ist. Und weil jedes weitere Heft, die immer mit so einem Knüppel so einen Twist nochmal überbrät und da wirklich Cliffhanger sind, die auch funktionieren. Einfach weil man diese Art der Power Rangers bisher noch nicht gesehen hat, man aber bei jedem zweiten Cliffhanger oder vielleicht sogar bei jedem Cliffhanger in einem anderen Superhelden-Comic weiß, wie das nächste Heft weitergehen wird. Und das ist hier irgendwie nicht. Die machen also eine verrückte Sache nach dem nächsten. Die aktuelle Ausgabe ist Ausgabe 9, die habe ich noch nicht gelesen, muss ich bei Zeiten mal machen, weil die ist relativ aktuell zum Aufnahmezeitpunkt. Ich habe aber schon gehört, dass irgendwas sehr Absurdes passieren sollte. Das waren so meine 5 Comics des Jahres 2016. Ich habe noch so ein paar Also-Rants, so ein paar Honorable Mentions, Dinge, die einfach dieses Jahr auch passiert sind. Das vorneweg sind bei CrossCult neue Comics von Perry Rodan erschienen, nachdem ja schon lange erzählt worden ist oder immer mal wieder angedeutet worden ist, dass es neue Comics geben würde. Damals hieß es immer, die würden bei Splitter erscheinen, weil Dirk Schulz, der Gründer oder Neugründer von Splitter, der eben auch, ich glaube, Risszeichner ist für die Perry-Rodan-Hefte, wenn ich mich nicht alles komplett täuscht, ich meine schon. Aber die kamen immer nicht und ich habe jedes Mal, wenn ich so ein Splitter-Programm in der Hand gehalten habe, habe ich immer darauf gehofft, ah, vielleicht ist der Perry-Rodan-Comic endlich angekündigt und das hieß auch mal, ja, es kommt bald. Und dann kam es nicht. Und war mal ein bisschen enttäuscht und CrossCult bringt eben jetzt aktuell Perry-Rodan-Comics wieder raus. Die sind sehr amerikanisch, weil sie eben zwar einen deutschen Autoren haben, aber einen Zeichner, der eigentlich aus dem amerikanischen Superhelden- oder Science-Fiction-Comic kommt, der hat eben Star Wars gezeichnet, lange Jahre. Name ist mir gerade entfallen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Dieses Jahr ist Chew zu Ende gegangen. eine Serie, die sehr, sehr viele Jahre gelaufen ist und wo auch klar gewesen ist, okay, mit Heft 60 ist definitiv Schluss. Und mit Heft 60 war Schluss. Und das Finale war großartig. Es war ein richtig großartiges Finale. Es war der Moment, auf den diese Serie immer hingearbeitet hat. Und ich habe mich zum allerersten Mal, wo ich mich langfristig auch an eine Serie gebunden habe, zum ersten Mal wirklich das Gefühl gehabt, ein befriedigendes Ende gehabt zu haben. Also, dass dieser Story-Arc aller Figuren auf diesen einen Punkt eben zugesteuert ist. Und das hat mir ein sehr befriedigendes Gefühl zurückgelassen oder mich mit einem sehr befriedigenden Gefühl zurückgelassen und gehört definitiv erwähnt. Rückblickend betrachtet möchte ich nochmal den Darkseid War von DC erwähnen. Den gibt es mittlerweile, ich glaube, sogar fast komplett auf Deutsch in Sammelbänden oder auch in Einzelheften, ich weiß es nicht. DC ist auch gerade dabei, das nach und nach in Paperbacks rauszubringen. Die müssten damit auch demnächst mal durch sein. Das sind, glaube ich, 3 Sammelbände im Amerikanischen plus ein Bonusband mit One-Shots. Lest euch da bitte durch. Also der Darkseid War war noch bevor Rebirth gestartet, ist wirklich so ein Funke am Horizont, so ein Stern am Horizont, wo man gemerkt hat, okay, DC fängt sich gerade wieder. Ist zwar zum Großteil geschrieben von Geoff Johns, aber tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Also der Darkseid War von DC hat mich da wirklich komplett abgeholt. Da habe ich richtig viel Spaß gehabt. Und abschließend noch DC's Young Animal, diese Jared Way-Geschichte, dass der sich einfach hingesetzt hat und ein paar obskure Figuren genommen hat und nochmal ein bisschen revamped hat. Also eben die Doom Patrol, von der ich hier jetzt gerade Ausgabe 3 rumfliegen habe. Dann Cave Carson, der Cybernetic Eye, wo aber zusammen eben mit Michael Aving Oeming die Serie gestaltet. Und das eben auch so einen ganz eigenen Flair hat. Ich habe Mother Panic, das erste Heft, gelesen, war nicht so ganz begeistert, hat aber so diesen alten Vertigo-Stil aus den 90ern. Das hat mir noch ganz gut gefallen. Und als letzte Serie gab es dann ja Shade, The Changing Girl. Das ist überhaupt nicht meins, aber das ist auch für jeden. Das muss eben jeder selber für sich entscheiden. Das ist auch eine Rückbesinnung auf alte Qualitäten, die DC-Vertigo mal gehabt haben, aber es ist irgendwo auch es ist was Neues, es ist eine neue Interpretation dieser Welt und es ist ein kleines bisschen losgelöst vom restlichen DC-Universum, auch wenn Mother Panic grob im Batman-Universum spielt, Batman auch im ersten Heft knallhart vorkommt. Man weiß halt eben nicht so wirklich, ist es jetzt wirklich DC oder ist es was anderes? Weil es gibt eben auch in Cave Carson Figuren aus dem DC-Universum, die da einfach so drin rumlaufen. Also ich habe in der ersten Ausgabe tauchen sofort die Metal Men und deren Erbauer auf und ich glaube auch am Ende Wild Dog, den sie ja nach ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten A wieder in die Comics geholt haben und B eben auch in dieser Arrow TV-Serie, dass er da eben wieder auftaucht und dementsprechend taucht er jetzt eben auch in diesen Comics auf und auch die Doom Patrol bezieht sich eben stark auf das, was Morrison gemacht hat, damals noch unter DC und das ist dann ja erst später in Vertigo übergegangen. Wenn man aber so ein bisschen Fable hat für DC-Comics, ein bisschen was auch für klassische Comics über hat, weil Jared Way sich eben gerade in der Doom Patrol zusammen mit Nick Derrington übrigens natürlich so ein bisschen auch an der ganzen Optik und ja an dieser ganzen Design-Geschichte auch so ein bisschen am Silver und Golden Age orientiert. Es ist was Neues, es ist was anderes, es ist künstlerisch, es ist dadaistisch, es ist also nicht so krass dadaistisch, wie Morrison das damals gemacht hat, also man wird es wahrscheinlich stärker nachvollziehen können als Morrisons Geschichten und ich habe ja Morrisons Doom Patrol, ich glaube bis Heft 53, 54 habe ich das ja gelesen, ich habe es nicht ganz geschafft, weil ich dann irgendwann ausgestiegen bin, weil es mir einfach viel zu heftig geworden ist. Doom Patrol ist vor allem deswegen nicht in den Top 5 bei mir gelandet, ansonsten wäre es drin, also wäre jetzt mindestens ein halbes Jahr mit der Serie vergangen, hätte ich gesagt, okay, ich nehme es auf, weil es mir so gut gefällt, aber nach 3 Heften will ich nicht einfach sagen, es ist eins meiner Comics der Jahre, weil dafür ist einfach noch zu wenig da. Aber insgesamt DC Young Animal, also für jeden DC-Fan, der vielleicht im Superhelden-Comic, dem Standard-Superhelden-Comic ein bisschen entwachsen ist, guckt da mal rein. Oder wenn ihr eine der Figuren oder eine der Gruppen, die hier auftauchen, eventuell schon von früher kennt, was mich bei Cave Carson ein bisschen wundern würde, weil das ist doch eine sehr obskure Figur, dann guckt auf jeden Fall mal bei Young Animal rein. Mir hat's sehr gefallen. Das war das Jahr 2016 für mich. Ich habe noch 2-3 Previews zu machen. Ich habe mich bisher so ein bisschen vor Justice League vs. Suicide Squad gesträubt, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf dieses Crossover. Ich habe keinen Bock auf die Suicide Squad und außerdem ist das super unlogisch. Wie kann die Suicide Squad gegen die Justice League gewinnen? Stellt sich raus, Harley Quinn und Lobo tun sich zusammen und greifen die Justice League an. Das hätte ich so nicht erwartet. Ist für mich auf jeden Fall zumindest mal ein Blick wert und wie es dazu kommen könnte. Weil ich Lobo einfach sehr mag und die holen eben jetzt auch den alten Lobo wieder zurück. Ich habe ja auch gesagt, dass der irgendwann wieder zurückkommt. Hätte mich auch gewundert, wenn der im Zuge von Rebirth nicht zurückkommen würde. Obwohl DC damals, als sie den neuen Lobo eingeführt haben, relativ deutlich machen wollten, dass mit dem alten Lobo jetzt Schluss ist und dass er scheiße ist und dass man jetzt den neuen Lobo mögen muss und dies und das. Und alle haben wirklich mit dem Finger in den Hals gesteckt und gesagt, mach diese Figur weg, die ist kacke und keiner hat es begriffen. Und die haben, glaube ich, einen ganzen Jahresvorrat an Lobo-Comics gemacht, den einfach keiner lesen wollte. Ich glaube, selbst im Deutschen ist die Serie nur in so einem Megaband rausgekommen. Es ist also wirklich absurd. Lobo kommt eben auch in die Justice League als Teil von Justice League of America nächstes Jahr, dem Revamp dieser Serie, die, glaube ich, von Brian Hitch geschrieben ist in diesem Fall wirklich. Könnte spannend werden. Also die neue Justice League ab nächstem Jahr wird ohnehin ein bisschen anders werden, ein bisschen bunter werden, sich wahrscheinlich auch, so wie ich es gesehen habe, sehr stark am Serienuniversum anlehnen. Also man hat eben The Atom wieder mit dabei, man hat Vixen dabei. Ich habe gesehen, wen habe ich denn noch gesehen? Black Canary, glaube ich. Also es orientiert sich tatsächlich wieder stärker am Serienuniversum, also in diesem Arrowverse. Und ja, es ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, hinzugehen und zu sagen, so, wir nehmen die Figuren, die die Leute eben kennen, nicht unbedingt aus den Filmen, weil da kommt einfach zu selten was und das hinterlässt auch bei DC Gott sei Dank zu wenig Spuren. Die DC-Filme haben Gott sei Dank auf die Comics wenig Einfluss. Das ist tatsächlich im Moment eher die Serie und das macht sich eben auch an der Justice League im nächsten Jahr eben bemerkbar, dass da so dieses Arrowverse sehr stark eben Einfluss nimmt, seine Spuren hinterlässt. Und dann ist noch ein einzelnes Comic, das kommt später in diesem Monat raus, ich glaube irgendwo Richtung Weihnachten, nach Weihnachten, glaube ich. Ich habe mir jetzt kein Datum aufgeschrieben. Die Serie Shutter wird enden mit dem Heft 25. Ich habe damals von Shutter das erste Heft gelesen und war ein bisschen überfordert, weil das so eine Welt ist, in der ja die Realität und die Fiktion so ein bisschen überblendet. Und das war für mich einfach nicht greifbar. Es war einfach, ich habe nicht verstanden, was die von mir wollten. Also das war wirklich so ein klassisches, ich begreife es nicht. Es liegt nicht am Comic, ich begreife es einfach nicht. Es ist für mich nicht greifbar. Wo man dann irgendwie im ersten Heft TikTok aus dem Land von Ost hat und noch irgendwelche anderen Figuren. Also das war einfach für mich zu laut, es war zu wild, es hat zu viele Fragen aufgeworfen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie weiterlesen wollte. In Shutter 25, was eben das Finale dieser Serie sein wird, macht man aber etwas, was schon lange mal wieder geplant gewesen ist bei Image, nämlich so ein, ja, mehr oder weniger Company-wide Crossover. Da tauchen dann eben auch so Figuren auf wie Invincible, wie Savage Dragon, wie Spawn. Also so ein bisschen das zu feiern nach dem Motto. Und ich glaube, der Autor, die Autorin, ich bin mir gerade nicht sicher, wer das schreibt, wer das zeichnet, hat auch gesagt, ja, also ohne Image und das, was die Leute damals in den 90ern gemacht haben, gäbe es dieses Heft nicht. Und das wollen wir eben in diesem einen letzten Heft erzählen, dieses letzte Crossover, dieses letzte Heft 25, das ist das, was wir in diesem Heft machen wollen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also das ist eine Sache, wie machen sie das? Und es gab eben schon lange keinen Crossover mehr zwischen Savage Dragon und Spawn. Das muss in den frühen 2000er Jahren mal so ein Event gegeben haben namens Image United. Der hat, obwohl der auf 6 Hefte ausgelegt gewesen ist, aber nie über 3 Hefte hinaus geschafft und weil da immer irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Die Geschichte von Image United ist wahrscheinlich unter Image-Fans auch noch sehr legendär. Ich kann das gar nicht so beschreiben, weil ich nicht dabei war und mich jetzt auch nicht genügend eingelesen habe. Aber die Leute sagen, ja, vielleicht ist es so ein bisschen so eine Reminiszenz an diesen vergeigten Event, an dieses vergeigte Crossover. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Vielleicht überzeugt mich dieses Heft dann ja auch dazu oder davon, die Serie davor nochmal zu lesen. Wäre vielleicht ganz interessant. Gut. Auch das soll es zu dem Thema gewesen sein. Jetzt ist die Sendung auch ziemlich genau bei 45 Minuten. Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Was nicht heißt, dass hier für dieses Jahr Schluss ist. Im Gegenteil. Nächste Woche geht's hier nochmal weiter mit dem König der Podcasts. Da reden wir über 2 Filme. Ich glaube, wir haben Cloverfield geguckt, 10 Cloverfield Lane, den neuen Film auch aus diesem Jahr. Und wir haben geguckt Frankensteins Monster aus dem Frankensteins Ungeheuer aus dem Meer. Irgendwie sowas, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Film hieß. Aus dem Jahre 1966. Also wir haben eben auch unseren Godzilla-Film geguckt. Und da könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen, dass der König der Podcasts ab jetzt die doppelte Länge haben wird. Und danach die Woche geht's weiter mit unserem großen Weihnachts-Special. Und das ist ja die große Wein-Nerds-Küche, wie ich sie genannt habe. Da kochen Kati und ich ganz viele leckere Sachen, machen Kekse, backen Kuchen, machen selber Ketchup und Kürbissuppe und unterhalten uns dabei noch so ein bisschen locker. Und das ist eben so ein bisschen so warten auf den Weihnachtsmann, ein bisschen warten auf Weihnachten auch. Darauf könnt ihr euch dann an Heiligabend freuen. Das heißt, Nerd, Nerd, Nerd kommt dann eben einen Tag früher, eben weil Weihnachten ist. Und wenn ihr da noch irgendwie 1,5 Stunden zum Überbrücken habt, dann bekommt ihr da irgendwie, ich glaube, dass ich die Sendung noch relativ früh terminieren werde, dann da eben entsprechend relativ früh auch die Sendung und könnt euch dann da drauf freuen. Und das war es dann auch für dieses Jahr. Also mindestens von meiner Seite aus, also wir in der Sendung mit dem Nerd hören uns nicht wieder. Ihr könnt aber gerne auf eine der anderen Sendungen zurückgreifen, die ich hier gerade vorgestellt habe. Alle Feeds und was man wissen muss über Nerd, Nerd, Nerd, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu und das war's für dieses Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, schöne Weihnachten. Wie gesagt, wir hören uns ja an Weihnachten nochmal, mehr oder weniger. Aber ich sag's euch ja nochmal persönlich. Es ist ein bisschen nett. Ne? Ich bin ja auch manchmal nett. Manchmal. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Einfach nur DC Universe Reboot.